Erster König Zedekia schickt zwei Männer zu Jeremia. Die Männer heißen Paschur und Zephania. Zweiter fragt Gott um Hilfe. König Nebukadrezar greift uns an. Vielleicht hilft Gott uns. Dritter Jeremia sagt, gebt dem König Zedekia diese Antwort. Vierter Gott sagt, eure Waffen helfen nicht mehr. Die Feinde kommen bald in die Stadt. Fünfter, ich kämpfe selbst gegen euch. Ich bin sehr zornig auf euch. Sechster, alle Menschen und Tiere in der Stadt sterben. Eine schlimme Krankheit kommt. Siebter, ich gebe den König Zedekia dem Feind. Nebukadrezar tötet alle ohne Mitleid. Achter sagt dem Volk, wählt einen Weg. Es gibt Leben oder Tod. Neunter, wer hier bleibt, stirbt. Wer zum Feind geht, darf leben. Zehnter, ich bin gegen diese Stadt. Der König von Babel verbrennt sie. Elfter, hört das Wort von Gott. Das ist für die Familie vom König. Zwölfter, seid jeden Morgen gerecht. Helft armen Menschen. Sonst brennt mein Zorn wie Feuer. Dreizehnter, ich bin gegen euch. Ihr denkt, niemand kann uns angreifen. Vierzehnter, ich strafe euch für eure Taten. Ich lege Feuer an euren Wald.